Hardy, das geht raus an dich. Er öffnete die Augen, sah doch nie mehr als Finsternis. Und das seit er mit 6 Jahren erblindet ist. Er hat mir nie gesagt, ob er sich jemals dran gewöhnt hat. Ob ein Mädchen ihn irgendwann einmal verwöhnt hat. Er war meistens gut drauf, hat viele Scherze erzählt. Doch in seinen trüben Pupillen sah ich ihn von Schmerzen gequält. Im Rückspiegel sah ich ihn an, wenn ich ihn nach Hause fuhr. Zwischen seinen Zeilen hörte ich das Grauen pur. Total Einsamkeit, kein Licht und keine Farbe. Seine Seele voller Narben, doch nach außen stets erhaben. Ich, damals Civi, holte ihm Wurst und Bier für abends. Mir gegen die Trauer statt gegen den Durst. Er aß zu viel und das sah man auch. Einmal im Jahr zu seiner kranken Mutter, das war so Brauch. Ich fahr dich auch mal zum Schwimmen, wenn du es willst. Wurde ich ihm an, er sagte sehr gern, doch nur wenn du mir hilfst. So sah ich ihm zu, wie er seine Bahn schwamm. Dachte an seine Welt, die ich doch nur erahnen kann. Hielt seine Bahn frei, rief, wenn jemand seine kreuzte. Denk ich an seine Isolation damals, dann wein ich heute. Wenn die Träume kamen, dann kamen auch die Gesichter. Bilder der Erinnerung, sie kamen immer dichter. Sie fingen an zu leben, wie hart musste es sein. Wenn die Träume fortgingen, morgens bei Sonnenschein. Wenn die Träume kamen, dann kamen auch die Gesichter. Bilder der Erinnerung, sie kamen immer dichter. Sie fingen an zu leben, wie hart musste es sein. Wenn die Träume fortgingen, morgens bei Sonnenschein. Die Geschichte mit den Träumen hat mich besonders berührt. Hör ihn vor mir, seinen Stock, den er gekommen mit sich führt. Wie er vor mir geht, Treppen steigt, Richtung Kantine. Rosinenbrötchen mit Beschinken, drunter Margarine. Schwaches Herz, alt wird er nicht, meinten die Ärzte. Er lächelte drüber, sterben wäre doch nur das Fährste. Mit seinem Schwert wird Bahn lächeln, wirkte er cool. Stundenlang saß ich auf dem Fensterbrett neben seinem Stuhl. Sah ihm zu bei seiner Arbeit, wie er Besen band. Ich traute mich nicht zu fragen, wie er sein Leben fand. Er hatte Mut, fuhr Bezug durch die Lande auf Konzerte. War keiner, der sich verkroch oder allein entsperrte. Er spielte Schach am Computer und auch in dem Team. War sozial gefestigt, dachte ich, weil es so schien. So verging das Zivi-Jahr in der blinden Werkstatt. Heute weiß ich, dass er das Besenbinden nicht mehr macht. Wenn die Träume kamen, dann kamen auch die Gesichter. Bilder der Erinnerung, sie kamen immer dichter. Sie fingen an zu leben, wie hart musste es sein. Wenn die Träume fortgingen, morgens bei Sonnenschein. Wenn die Träume kamen, dann kamen auch die Gesichter. Bilder der Erinnerung, sie kamen immer dichter. Sie fingen an zu leben, wie hart musste es sein. Wenn die Träume fortgingen, morgens bei Sonnenschein. Manchmal flogen seine blinden Blicke nach vorn. Ein Tisch weiter sitzt Angela, sie wurde blind geboren. Einmal erzählt er mir von seinem starken Gefühl. Doch Gela war trotz der Blumen, die wir holten, erkühl. Diese Liebe trug er monatelang mit sich herum. Die Tage nach seinem Geständnis blieb er sichtlich stumm. So war die einzige hörbare Stimme in der Nacht sein sprechender Computer, Gegner beim Schach. Irgendwann war dann Schluss, mein Dienst am Start beendet. Ein paar Monate später, mein Blick von Hardy abgewendet. Eine andere Stadt und ein neuer Beruf. Kein Fensterbrett mehr, kein blinder Schwimmer, der nach mir ruft. Ich kam noch öfter zu Besuch, informierte mich. Was ich nicht mitbekam, er isolierte sich. Sein Lebenswille wurde schwächer, genau wie sein Herz. Ich hoffe, er sah das Licht und spürte keinen Schmerz. Bilder der Erinnerung, sie kamen immer dichter. Sie fingen an zu leben, wie hart musste es sein. Wie wenn die Träume fortgingen, morgens bei Sonnenschein. Wenn die Träume kamen, dann kamen auch die Gesichter. Bilder der Erinnerung, sie kamen immer dichter. Sie fingen an zu leben, wie hart musste es sein. Wie wenn die Träume fortgingen, morgens bei Sonnenschein.